Einzug hältst, Herr. Oh, Einzug hältst, König der Herrlichkeit. Wir öffnen unsere Herzen weit für dich, Herr. Oh, zieh ein in unsere Mitte mit deinem Geist. Zieh ein in unsere Mitte mit deinem Gefolge. Zieh ein in unsere Mitte mit deinen Engeln. Danke, dass du hier bist heute Abend, Herr. Danke, dass du jeden von uns durchdringst, Herr. Jeden von uns durchflutest, Herr. Jede Faser unserer Seelen, Herr. Jede Zelle unserer Körper, Herr. Danke, dass du uns durchdringst mit dieser Substanz der Herrlichkeit Gottes. Mit dieser Substanz des Himmels, Herr. Herr, dass du uns verwandelst, Herr. Oh, wo wir Verwandlung brauchen, Herr. Wo wir dringend einen Durchbruch brauchen vielleicht, Herr. Oh, wo wir Heilung brauchen, Herr. Wo wir Neuausrichtung brauchen, Herr. Ermutigung, Stärkung, Herr. Verwandlung, Herr. Oh, durchdringe uns mit der Substanz der Herrlichkeit des Himmels, Herr. Lass dein Reich kommen, lass dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, in unserem Leben, Herr. Und durch unser Leben, Herr. Durchströme uns, Herr. Durchflute uns, Herr. Heute Abend, Herr, hier und über Livestream, jeden Einzelnen, durchflute uns, Herr. Durchströme uns, Herr. Halleluja. Halleluja. Lass die Substanz deine Herrlichkeit ihr Werk tun in unserem Leben, Herr. Auch in den Umständen unseres Lebens, Herr. In unserem Dienst, Herr. Dass deine Herrlichkeit nicht nur uns berührt und verwandelt, sondern dass deine Herrlichkeit durch uns wiederum hindurchfließt und andere Menschen berührt und verwandelt, Herr. Sie aus uns herausströmen kann, Herr. Und Menschen um uns herum verwandelt werden durch dieselbe Herrlichkeit, die in uns ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für deine verwandelnde Kraft, Herr. Im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt. Dein Wort sagt es, Herr. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für deine Gegenwart. Oh, ja, komm nur mehr, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir. Halleluja. Und ich glaube, dass wirklich die Herrlichkeit Gottes heute Abend Menschen berühren möchte, hier und auch über Livestreams. Spezifisch Menschen, Personen, Söhne, die wirklich ein Wort der Ermutigung brauchen oder einen persönlichen Durchbruch brauchen. Vielleicht eine Heilung, vielleicht Freisetzung in Bezug auf ihre Seele oder in Bezug auf Finanzen oder in Bezug auf Beziehungen. Und wir haben die letzten Wochen hier in der Glory Life Schule ganz spezifisch auch das Wort der Erkenntnis trainiert. Und ich möchte einfach, dass wirklich jeder Glory Life Schüler auch gerade jetzt wirklich sich ausstreckt. Nicht nur nach der persönlichen Berührung für dich, sondern auch nach Worten der Erkenntnis für andere. Weil ein Wort der Erkenntnis baut den Glauben von Menschen auf, dass Gott zu ihnen redet, dass Gott sie meint, dass Gott sie im Blick hat. Und somit auch den Glauben, den Durchbruch zu empfangen, die Heilung zu empfangen, die Befreiung zu empfangen. Und wenn du hier bist heute Abend oder auch über Livestream, du kannst es auch uns zuschicken über wunder@glorylife.de, über unsere E-Mail-Adresse. Streck dir einfach gerade jetzt aus nach einem Wort der Erkenntnis, ganz spezifisch. Frag ihn so spezifisch wie möglich. Nicht nur, okay, das sind Menschen, die Schmerzen haben oder so, sondern wirklich spezifisch, wo ist der Schmerz? Wie lange ist er vielleicht schon da? Und dann natürlich wollen wir auch heute Abend im Glauben natürlich auch sofort freisetzen, dass es dann auch verschwindet. Ja. Mit dem Wort der Erkenntnis gibt Gott immer auch die Lösung. Der Geist der Erkenntnis und der Geist der Kraft gehen zusammen. Ja, die Erkenntnis ist dafür da, um Glauben aufzubauen, dass Gott uns sieht, was die persönliche Not ist. Und der Geist der Kraft ist dafür da, um der Not abzuhelfen. Also streck dich aus heute Abend, gerade jetzt, nach der Erkenntnis. Ein Detail im Leben von Menschen, das du nicht natürlich wissen kannst, aber es Gott sieht und wo Gott eine Wende bringen möchte. Eine Situation, vielleicht eine Not, vielleicht auch eine geistliche Frage, die Leute haben, vielleicht eine spezifische Frage, die sie Gott gestellt haben. Und Gott will ihnen antworten, jetzt durch das, was du empfängst. Dann frag einfach den Herrn und sag, Herr, welche Frage stellen sie? Und dann natürlich auch, bitte ihn auch, dass er dir die Antwort zeigt. Halleluja. Halleluja. Wir wollen das trainieren heute Abend. Wir haben es die letzten Wochen aktiviert und jetzt einfach hast du die Möglichkeit rauszutreten und einfach ein Wort weiterzugeben, so spezifisch wie möglich für jemanden, der live hier vor Ort ist oder auch für jemanden, der über Livestream zuschaut. Und der weiß, der Richtigkeit des Wortes wird einfach sein, dass jemand da ist oder über Livestream zuschaut, den es betrifft. Und dann werden wir einfach auch gleich das freisetzen, was Gott tun möchte im Leben dieser Personen. Halleluja. Halleluja. Und wenn du was empfangen hast, dann komm einfach ans Mikrofon und gib einfach weiter, was er dir gezeigt hat. Ich habe Jesus mit der Dornenkrone gesehen und wie Blut von ihm fließt. Und ich habe einen spezifischen Tropfen gesehen, einen großen Blutstropfen. Und ich habe den Eindruck, dass wenn du in der letzten Zeit sehr attackiert warst in deinen Gedanken, ich hatte es jetzt wie auf den seelischen Bereich gesehen, dass es wie zwanghaft war in deinem Kopf, dann nimm wirklich diesen Blutstropfen, der fällt auf dich, nimm das im Glauben. Und er steht für das vollbrachte Werk Jesu Christi. Er hat uns vom Feind befreit. Durch sein Blut. Und durch sein Blut bist du befreit von allen schlimmen Gedanken, von aller Verzweiflung, was da war. Halleluja. Nimm das gerade jetzt. Halleluja. Wenn das dich betrifft, kannst du dich auch gerne melden. Wir setzen das wirklich frei im Namen Jesus. Wen betrifft es live hier vor Ort? Einfach deine Hand hoch. Ja. Okay, Irina betet für dich gerade jetzt. Ja, genau. Halleluja. Ich bete für euch jetzt in dem Namen Jesus. Herr, ich setze wirklich diesen Blutstropfen, Herr, die direkt von deiner Dornkrone runterfällt. Ich setze es frei. Ich sage jetzt Stopp im Namen Jesus. Stopp im Namen Jesus über diesen Gedanken. Stopp im Namen Jesus. Halleluja. Yes. Das hört jetzt auf. Gebiete, dass es sich verlässt jetzt im Namen Jesus. Jeder Zwangsgedanke, jede Verzweiflung, jede dämonische Macht, die sich in deine Seele versucht hat, hineinzuschleichen, in dem Namen Jesus, sei frei und los. Schüttel dich mal. Frei und los. Amen. Frei und los. Jetzt klare Gedanken. Klare Gedanken frei in deinem Inneren, in Jesu Namen, vollkommen klar auf Gott ausgerichtet und von Gott und seiner Liebe und seinem Wort durchdrungen und seiner Wahrheit durchdrungene Gedanken für dich. Amen. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Danke, nimm Jesus. Es im Glauben, es gehört dir. Und lass dich zu, dass es wiederkommt. Amen. Halleluja. Wer hat noch ein Wort der Erkenntnis gehabt? Gib es einfach weiter. Ja, ich hatte ein Bild. Und zwar, ich weiß nicht, ob du eine Brille hast oder nicht, aber ich habe gesehen einfach, du hast in letzter Zeit einfach das Gefühl, dass du immer schlechter siehst. Ne? Und du hast entweder Angst, dass du eine Brille brauchst, oder aber du hast schon eine Brille und denkst dir, du brauchst eine neue Brille. Ja? Mhm. Und das hatte ich einfach stark gesehen im Bild. Und jetzt weiß ich nicht, betrifft es einen von euch? Genau. Okay. Okay. Und ich habe jetzt gerade, was mir der Heilige Geist gezeigt hat, war gerade das Geistliche da dafür. Und zwar hat mir der Heilige Geist einfach so gezeigt, dass das war irgendwie nur so ein Symbol. Und ich habe gesehen, zum einen, er möchte eure Augen heilen, aber zum anderen habe ich auch die die Zusprache so gekriegt vom Heiligen Geist, ihr werdet in nächster Zeit wirklich mehr Offenbarung auch bekommen. Ja? Also ich habe die Brille gesehen und gleichzeitig hat der Heilige Geist gesagt, diejenigen, die es betrifft, die werden noch mehr Offenbarung bekommen, mehr in den geistlichen Raum reinsehen dürfen. Und das möchte ich einfach freisetzen. Amen. Halleluja. Und ich danke dir, ich danke dir, Herr Jesus, dass da jetzt wirklich eine neue Tür aufgeht, Herr. Ich danke dir, dass sie noch mehr in die geistliche Welt hineingehen, noch mehr Offenbarung von dir bekommen. Und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch die Augen berührst, Herr, die wieder vollkommen in deiner göttlichen Ordnung jetzt sind, Herr. Keine neue Brille oder keine Brille in Jesu Namen, sondern vollkommene Sehkraft in Jesu Namen. In Amen. Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Wer hat noch ein Wort der Erkenntnis gehabt für jemanden spezifisch? Komm einfach nach vorne und gib's weiter. Ich hatte den Eindruck, dass jemand da ist, der hat Magenprobleme. Und als ich nochmal nachgefragt habe, war es speziell Magenschleimhautentzündung. Und das geht wohl schon 2 Jahre. Und das will der Herr heute heilen. Amen. Ist es jemand live hier vor Ort? Seit 2 Jahren etwa Magenschleimhautentzündung. Seit 2 Jahren etwa? Mindestens. Und du auch? Sogar 2. Okay, Silke, dann hast du was zu tun. Kommt ihr vor? Kommt einfach nach vorne und lasst euch die Hand auflegen. Und pass auf, du kannst einmal für sie beten und ich frage schon mal für das nächste Wort der Erkenntnis. Betet du einfach für sie, wir setzen das da frei und Dieter gibt so lange das nächste Wort der Erkenntnis weiter. Ich habe jemanden gesehen, die letzten Tage im Friseursalon. Also das schon mal was. Und die Haare waren sehr krause Haare irgendwie, ungleichmäßig. Und der Friseur hat es irgendwie gut gemacht. Guter Friseur, der bringt das alles so in Ordnung. Und das, was dahinter steht, als das, was das Symbol bedeutet, einfach in deinem Leben kommt ganz viel jetzt in Ordnung. Es wird manches abfallen, manches weggeschnitten, was einfach asymmetrisch war in deinem Leben, was es auch immer war. Und es kommt die Ordnung Gottes rein, der Friede Gottes, die Freude Gottes. Alles, was von Gott kommt und das Alte ist vergangen. Halleluja. Amen. Amen. Kann jemand damit was anfangen? Du warst beim Friseur in den letzten Tagen. Gestern. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Und der Friseur hat es gut gemacht, muss man sagen. Ja, preist den Herrn. Halleluja. Okay, bist du für ihn. Halleluja. Danke, Jesus. Wer hat noch ein Wort der Erkenntnis gehabt? Du warst auch beim Friseur. Also es müssen jetzt nicht alle nach vorne kommen, die beim Friseur waren, sondern wirklich, wenn du dich das Wort natürlich angesprochen hast. Was hattest du für ein Wort? Ich habe jemanden gesehen, ich glaube, das ist ein Mann, dem ein Stellenwechsel bevorsteht. Und das hat aber auch gehaltliche Auswirkungen. Und du hast gesagt, ich möchte es gern einfach noch vom Herrn nochmals bestätigt haben. Okay, wer kann damit was anfangen? Vielleicht ist jemand über Livestream. Sag es nochmal kurz. Also jemand, dem ein Stellenwechsel bevorsteht. Das aber auch gehaltliche Auswirkungen hat. Okay. Und der aber gesagt hat, ich möchte es aber gerne mal vom Herrn extra bestätigt. Gut, dann hast du jetzt haben. Eh deine Bestätigung, wenn dich das betrifft, ne? Auch wenn du über Livestream zuschaust. Wie gesagt, ihr über Livestream, ihr könnt uns eine E-Mail schicken an wunder@glorylife.de, dann sehe ich es gleich, wenn ihr reagiert. Das ist immer ein bisschen zeitverzögert, aber schreibt einfach schnell eine E-Mail und dann bekommen wir das auch gleich. Du bist es auch. Halleluja. Okay, super. Gibst du mir das Mikro? Hat noch jemand Wort der Erkenntnis gehabt? Ja, Tobi? Ja, ich habe den Eindruck, dass eine Person oder wahrscheinlich mehrere Personen, denen geht es gerade so, dass sie so viel um sich haben, wo sie beten für sich, aber auch in Fürbitte. Und es ist jetzt aber so viele Umstände, so viele Ereignisse, dass sie irgendwie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das packen soll, machen soll. Und ich habe den Eindruck, dass Gott einfach sagt, wirf es auf mich natürlich, gib es mir und trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird dir alles andere zufallen, also auch seine Hilfe und sein Eingreifen. Also nicht, dass du dich da verausgabst oder Blatt machen lässt, sondern gib es ihm und trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist dann die Antwort. Halleluja. Amen. Amen. Du weißt, wenn es für dich ist. Halleluja. Hat noch jemand ein Wort der Erkenntnis gehabt? hatte ein Planschbecken. Das Wort und ein Bild vom Planschbecken und es scheint kaputt gegangen zu sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem Hochwasser zusammenhängt oder ob das vorher war. Und was ich empfunden habe, dass du es, ich glaube, es ist eine Frau, dass du wie einfach das dir Sorge macht, weil das war wie ein dringend ein Herzenswunsch von einem Kind oder von deinen Kindern. Also es muss wie mehr als ein normales Planschbecken bedeuten vom Inhalt. Und das eine ist, ich habe den Eindruck, dass du das bekommst und zwar weniger übers Geld, sondern ich glaube sogar, dass du es geschenkt bekommst oder irgendwo über jemanden bekommst. Und die andere Botschaft ist an die Frau oder an die Person selber, an die erwachsene Person. Also das eine ist der Herzenswunsch, den Gott sieht und den du nicht selber beantworten kannst und den er für dich beantwortet. Und das andere an dich selber ist, nichts ist ihm zu klein, dass du weißt, er kümmert sich auch um deine kleinen Dinge. Amen. Halleluja, wunderbar. Schreib uns eine E-Mail, wenn das dich betrifft oder auch hier vor Ort. Sag uns Bescheid, wenn das Planschbecken da ist. Okay? Halleluja. Preist den Herrn. Geben wir mal Jesus die Ehre für all das, was er jetzt schon getan hat. All die Berührungen, all die Wunder, die schon passiert sind, all die Durchbrüche, die schon passiert sind. Und dann dürft ihr Platz nehmen und euch freuen auf die erste Stunde heute Abend. Und zwar wird Irina eine weitere Stunde machen zum Thema Autorität. Halleluja. Wie von euch wollen weiter wachsen in ihrer Autorität? Amen. Also, da bist du richtig hier. Oh, hör gut zu, auch hier über Livestream. Seid voll dabei und seid gespannt. Halleluja. Halleluja. Die Technik hat auch Autorität. Seht ihr? Wir haben immer wieder, alle haben wir Autorität. An verschiedenen Orten, an verschiedenen Plätzen. Und erstmal in erster Linie über unser Leben und dann auch weitergehend. Halleluja. Zum Beispiel an der Technik. Herzliche Einladung, wenn du noch Technik gerne machen würdest, Autorität ausüben möchtest, überhaupt in jedem Dienst wirst du Autorität ausüben. Wenn du dich irgendwo einbringst, wirst du nicht umhinkommen, Autorität auszuüben. Und das ist eine gute Sache. Sag mal, das ist eine gute Sache. Ja, wir hätten es natürlich gerne und es wäre ja viel schöner, wenn es gar keinen Feind mehr gäbe, oder? Also der uns irgendwie ärgert und so weiter. Und die Wahrheit ist aber, die gute Wahrheit ist, wir haben einen Herrn, der den Feind komplett besiegt hat. Sonst wäre es wirklich heftig. Und ich sage dir, für jeden, der ihn nicht hat und kennt, ist das Leben wirklich total heftig. Weil wer ihn nicht hat, hat keine Autorität über den Feind. Der ist kompletter Spielball. Aber wir als seine Söhne und Töchter haben Autorität bekommen. Das hat Jesus schon seinen Jüngern gegeben. Und das lesen wir in Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch die Macht, die Vollmacht, die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts, sag mal nichts, wird euch schaden. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch wissen, dass wir gleichzeitig mit der Macht und Autorität, die wir bekommen haben, dass wir wissen, uns darf nichts schaden. Und das müssen wir auch ausüben, dass uns auch nichts schadet, auf jeden Fall. Aber wir haben die Autorität bekommen. Der Feind hat Kraft, definitiv. Er ist noch der Fürst dieser Welt. Aber er hat nicht die Autorität. Die hat Jesus ihm abgenommen. Halleluja. Und das hat er einzig und allein für uns gemacht. Er hatte die Autorität im Himmel. Aber er hat gesehen, Adam hat die Autorität einfach weggegeben. Er hat sie einfach weggegeben. Ich sage jetzt ein Hühnchen rupfen mit Adam und Eva natürlich auch, wenn wir in den Himmel kommen. Aber wir können natürlich auch nicht die Hand ins Feuer dafür legen, dass wir anders gehandelt hätten am Ende. Das ist total Gnade, genau, wenn wir nicht anders handeln. Und wenn wir unserem Gott vertrauen, weil der Grund, dass sie die Autorität abgegeben haben, war, dass sie dass doch in einem Teil von ihnen das Vertrauen, dass Gott wirklich gut ist und dass er es wirklich gut mit uns meint und dass er uns alles gibt, was er, also an guten Dingen, die wir brauchen und zwar im Überfluss noch, das haben sie nicht wirklich geglaubt. Und deshalb haben sie gesagt, okay, deshalb sind sie auf die Schlange reingefallen. Sollte der Herr euch nicht vielleicht was vorenthalten, wenn ihr von diesem einen Baum nicht essen dürft? Oh, also wenn du dich, wenn in der nächsten Zeit oder irgendwann mal so eine Stimme an dich rankommt, die sagt, na, sollte Gott es wirklich gut mit dir meinen? Meint das wirklich gut mit dir? Dann weißt du, die Stimme kam schon mal vor ein paar tausend Jahren und zwar direkt in den Garten Gottes, ja. Genau, er konnte da trotzdem rein, weil Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Wir sind keine Marionetten. Und das ist eine gute Sache, weil Liebe kann man nicht verordnen. Liebe von Marionetten wäre keine Liebe. Deshalb möchte Gott keine Marionetten, sondern er möchte, wie ich auch am Sonntag gepredigt habe, Freunde, Halleluja, und Freunde, die in ihrer Autorität stehen und die ihre Autorität kennen und die wissen, Jesus hat alles gemacht und er hat sie uns zurückgekauft. Halleluja, er hat wirklich alles gut gemacht. Das musst du wirklich wissen, egal wie verfahren eine Situation aussieht, vielleicht in deinem Leben oder um dich herum. Also es sah mit der Menschheit absolut verfahren aus. Aber Jesus ist gekommen. Sag mal, aber Jesus. Und er kommt in meine Situation oder in jede Situation um mich herum. Halleluja. Und das Wunderbare ist, Halleluja. Hier hat es Jesus gesagt in Matthäus 28, 18. Am Ende des Matthäus-Evangeliums. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Wie viel Macht, wenn ihm, also mal so rein logisch, wenn ihm alle Macht gegeben ist und Autorität, also damit ist Autorität gemeint und Macht auch, wie viel Autorität und Macht bleibt dann noch für den Feind? Gar nichts. Halleluja. Fühlen wir das immer so? Noch nicht immer, wird immer besser mit uns. Aber das ist die Wahrheit und das Wichtige ist, was sagt Gott? Das ist viel wichtiger als alles, was du bisher in deinem Leben erlebt hast. Und wo es vielleicht, ja, manchmal nicht so aussah und du sagst, es kann doch nicht wahr sein, es sieht so aus, als ob der Feind die Oberhand hat. Nein, es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Sondern ihm ist alle Macht gegeben. Und das ist so wunderbar. Und dann sagt er, darum geht hin. Weil ich alle Macht und alle Autorität habe. Geht darum in dieser Macht und Autorität hin. Und macht alle zu Jüngern. Alle Nationen zu Jüngern. Halleluja. Und das machen wir und ergreifen jede Gelegenheit, die sich uns bietet, die Menschen zu Jüngern zu machen und sogar Nationen zu Jüngern zu machen. Oh, wie wäre es, wenn wir Deutschland als Nation, als Jüngernation von Jesus sehen? Sieh doch mal Deutschland so, nicht als die völlig abgedriftet, also nicht das Sichtbare, ja, sagen wir mal, sondern sieh den Plan Gottes. Dass diese Nation und jeder Nation jetzt gerade, besonders Europa, haben wir auch gerade für gebetet, dass sie alle bestimmt sind, Jünger zu sein, als Nation von Jesus. Wow! Oh, und du wirst spüren, wenn du Deutschland so siehst, oder die Schweiz, Österreich, Frankreich, dass eine ganz neue Liebe kommt und ein ganz neuer Glaube, dass Gott mit unseren Ländern zum Ziel kommt. Und dass Gott unsere Länder nicht aufgegeben hat, sondern dass Gott jetzt erstmal so richtig anfängt. Wie so ein Flugzeug, ja, das dabei ist zu starten. Halleluja. Und was wir tun, und immer wenn wir Autorität ausüben, dann tun wir es in diesem Bewusstsein, dass Jesus alle Autorität hat, dass Jesus in uns lebt. Halleluja. Und wir aus dieser Autorität handeln. Also wir maßen uns nicht irgendetwas an. Ja, sind jetzt stolz, du glaubst, du hast die Autorität. Nein, seinen Söhnen und Töchtern ist diese, und Freunden ist diese Autorität gegeben worden. Ja, du hast es in dem Moment bekommen, als du Ja gesagt hast zu Jesus. Wir hatten nicht gleich die große Offenbarung, boah, ich habe die totale Autorität hier über alles. Aber mehr und mehr bekommen wir Autorität, nicht alles einfach ungeprüft, ungefiltert durch uns durchrauschen zu lassen und alles, und denken, jeder Gedanke, den ich denke, weil ich ein Sohn bin, muss ja jeder Gedanke, den ich denke oder der so angeflogen kommt, von Gott sein. Nein. Selbst als Söhne haben wir es noch mit Mächten zu tun, die uns körperlich oder seelisch, geistlich antackern wollen. Und deshalb ist es so gut und wichtig, dass wir wissen, wir haben Autorität und wir stehen auf einem festen Fundament und dass wir sein Wort kennen. Das ist wirklich essentiell. Es ist keine Option, ja, also ohne Druck jetzt drauf zu legen, aber es ist gut. Je mehr wir sein Wort kennen, umso leichter wird es werden zu herrschen auch. Absolut, es geht absolut zusammen. Und was auch wichtig ist, worüber üben wir denn Autorität aus? Übst du jetzt über Herrn Meier neben dir oder deinen lieben Bruder jetzt Autorität aus? Nein, wir haben keine Autorität über den Willen von Menschen. Ganz wichtig. Wir sind keine Manipulatoren. Wir manipulieren niemanden. Aber wir haben Autorität über Geister, die noch in Menschen, durch Menschen wirken. Und es ist auch wichtig, dass wir das ergreifen. Teilweise, oder ja, vielleicht hast du unerrettete Verwandte. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erzählt. Ich hatte eine unerrettete Verwandte und die hat mich jedes Mal darauf angesprochen, warum ich denn noch kein Kind habe. Und es war schon ziemlich schmerzhaft. Und dann bin ich, Halleluja, da hat der Heilige Geist mir gesagt, warum nimmst du eigentlich die Autorität jetzt über diesen Geist, der dich da ärgert und quälen will? Und dann habe ich angefangen, Autorität zu nehmen über den Geist, nicht über sie jetzt als Mensch, sondern über diesen Geist. Und ich sage euch, seitdem kam diese Frage nie wieder. Nie wieder. Und deshalb ist so wichtig, wir müssen wirklich wissen, was lassen wir eigentlich zu? Also oft ist es, glaube ich, so, dass uns das nicht so bewusst ist, was wir alles noch so zulassen und was wir alles noch so erlauben. Nehme ich mich nicht aus, ja? Manchmal denkst du, ach, das kann man noch akzeptieren, ach, das ist jetzt nicht so schlimm. Bis man sich dann doch mal irgendwann entscheidet, aufzustehen und zu sagen, nein, nicht in meinem Leben, nicht in meinem Kopf, nicht in meinem Körper, nicht in meinem Umfeld, nicht in meiner Familie. Halleluja. Aber manchmal ist es so, dass wir ziemlich unbeweglich irgendwo sitzen und Georg hat ja schon öfter die kleine Heuschrecke da, das Bild von der Heuschrecke gehabt. Die muss mal so ein bisschen gekitzelt werden, ja, oder gepusht werden, dass sie aufwacht und dass sie springt und sagt, so, und jetzt reicht es aber auch mal. Ja, wir sind nicht bestimmt, vielleicht kommt es, manchmal denke ich auch noch durch, oder kommt mir gerade, dieses hat doch Luther geprägt, dass jeder so sein Päckle tragen muss. Und dass man deshalb vielleicht denkt, ich muss das und das, ja, der Weg ist steinig, ne? Das hat ja schon Xavier Naidoo, glaube ich, gesungen, der Weg ist steinig und schwer. Und deshalb, ja, es ist ein religiöser Geist letztlich und der Feind selber, der natürlich nicht entlarvt werden möchte und der es gerne hat, wenn er sich besonders in Christen aufhält oder bei Christen, in der Seele oder im Körper oder so, und möglichst unerkannt sein böses Spiel da treibt, was immer Zerstörung ist, was immer quälend ist, was immer ruinierend ist. Und er möchte nicht erkannt werden. Er liebt Schattenplätze. Er möchte am liebsten, dass du es gar nicht merkst. Und dass du die ganze Zeit denkst, oh, ich habe so ein Problem, ich habe ja so ein Problem und ich bin so schlecht. Und wie gesagt, er reinigt uns absolut und absolut wichtig, aber es ist wichtig, dass er erkannt wird. Zum Beispiel, wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast, komischen Ängsten, auch komischen wiederkehrenden Krankheiten, dann steckt da ein Geist hinter normalerweise. Das ist nicht rein natürlich. Sondern wir leben in einer Welt, die voll ist. Wenn uns unsere Augen geöffnet werden, dann würden wir hier sehen, hier würden wir natürlich nur Engel sehen. Halleluja. Und die Herrlichkeit Gottes, einfach zu sehen, da tummelt sich so einiges. Und das muss uns jetzt keine Angst machen, ganz wichtig, jetzt, oh Hilfe, was tummelt sich alles bei mir? Sondern, nein, aber wir haben Autorität. Und wir müssen entscheiden, was lassen wir zu in unserem Umfeld, in unserem Haus, in unserer Wohnung, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Ehe, in unserer Familie, lassen wir da Streit zu, dass dauernd gestritten wird, dass die Kinder schlecht in der Schule sind, dass sie rebellisch sind, dass sie ungehorsam sind. Lassen wir das so? Denken wir eigentlich, das ist alles natürlich? Nein, es ist nicht alles natürlich, sondern ganz, wie ich sage, nicht jetzt alles ist nur geistlich, aber ganz viel ist einfach geistlich und das müssen wir erkennen und Einhalt gebieten. Ja, ich weiß, viele kommen, bekehren sich und sagen so, oh, Hängematte, juhu, ich muss nichts mehr machen. Der Herr hat alles gemacht und ja, es stimmt, er hat wirklich alles gemacht. Und er hat wirklich alles gemacht und er macht jetzt gar nicht mehr so viel. Also, das ist jetzt, soll jetzt kein heretischer Satz sein. Er hat uns die Autorität gegeben. Er ist im Himmel. Und jetzt hat er gesagt, ihr seid hier auf dieser Erde. Er herrscht im Himmel. Absolut. Er sagt zum Beispiel, Matthäus 16, 18, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird auf Erden gelöst sein. Halleluja. Nee, andersrum. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Guck mal, was für eine Autorität wir haben. Halleluja. Und es ist aber wichtig, dass wir es machen. Und dass wir es jetzt nicht nur auch Leitern überlassen, obwohl es wichtig ist. Ich sag dir, wenn du mit einer Sache nicht alleine zurechtkommst, ich bitte dich, geh zu Leitern. Ja, manche schlagen sich über Wochen, Monate mit Sachen rum, weil sie denken, jetzt bin ich ein Sohn und jetzt muss ich mit allem alleine klarkommen. Und es ist einfach eine Lüge, weil Gott hat uns zusammengestellt und einer schlägt 1.000 und zwei 10.000. Halleluja. Natürlich nehmen wir erstmal selber Autorität, aber manchmal ist es so, dass du einfach jemanden brauchst, der sagt, du, nimm mal mit mir bitte Autorität über diese Sache da, die in meinem Körper ist oder die in meiner Seele ist, die ich nicht unter die Füße kriege. Und das ist keine Schwäche, sondern es ist Stärke. Das ist Stärke. Weißt du, wenn du niemals zu jemandem gehst, ist es wirklich Schwäche. Weil so sind wir nicht gemacht. Wir brauchen einander. Und es ist, denk wirklich nie, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn du dir dienen lässt, sondern es ist wirklich ein Zeichen von Stärke. Und natürlich wächst du immer mehr in deiner Autorität. Das ist ganz klar. Aber es kann Sachen geben, wo du merkst, nein, da brauche ich wirklich Hilfe und ich muss nicht allein kämpfen. Wir sind keine Alleinkämpfer. Wir haben ein Leib. Wir können uns frei versammeln. Wir können uns frei treffen. Ist es nicht wunderbar? Halleluja! Und ich dachte, das ist auch was, wofür wir unsere Autorität wahrnehmen. Dass wir uns weiterhin und bis Jesus wiederkommt, bis zur Entrückung, wir in Freiheit das Evangelium verkünden können. Ganz wichtig. Das ist eine auch der Hauptautoritäten, die wir ergreifen müssen, wie wir es eben auch gemacht haben. Weißt du, diese Gebetszeiten sind wichtig und sind stark und sie machen den Unterschied, wenn wir Autorität nehmen, auch gemeinsam über das, was in unseren Ländern läuft, dann hat das Auswirkungen. Halleluja. Und es passiert natürlich noch an anderen Orten. Halleluja. Das Wichtige ist, wir wissen, er hat es für uns gemacht. Und da habe ich hier noch eine Stelle auch, damit du weißt, worauf deine Autorität begründet ist und es nicht der Feind, wenn du deine Autorität ausüben möchtest, kommen kann und sagen, von wegen Autorität. Es gibt zu viele Stellen. Kolosser 2,14. Er, Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen bestand, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Und das hat Jesus getan. Er hat es für dich getan. Er hat es für mich getan, damit wir in allen Dingen den Sieg haben. Weißt du, auch wenn erstmal irgendwas nicht wie ein Sieg aussieht, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, sondern sag, und ich bleibe stehen. Und ich bleibe stehen. Und ich weiß, es wird sich am Ende als Sieg herausstellen. Egal, wie es jetzt aussieht. Aber es wird klar sein, dass der Sieg Gottes durch diese Situation und in dieser Situation offenbar wird. Und das ist manchmal nicht bei etwas größeren Sachen oder stärkeren Angriffen, nicht mit einem Mal, so im Namen Jesus, Teufel, weiche von mir. Das ist gut, das also kann auch mal sein, aber manchmal ist es auch wirklich ein drauf stehen bleiben und auf diesen Stellen stehen bleiben und dir bewusst machen, ja, Jesus hat den Feind in meinem Leben, im Leben meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Land, er hat ihn besiegt. Und ich bin hier, um sein Reich auf dieser Welt aufzurichten und um die Freiheit und um die Wahrheit des Evangeliums hier bekannt zu machen. Was für eine Würde hat er uns gegeben? Das ist eine Würde, dass wir nicht Marionetten sind, dass wir nicht einfach ohnmächtig allem ausgeliefert sind und sagen, auch wie gesagt, manchmal fühlt man sich vielleicht erstmal so, aber es ist nicht die Wahrheit. Ohnmacht ist nicht die Wahrheit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Ohnmacht ist nicht die Wahrheit. Du bist nicht ohnmächtig. Du bist nicht ohnmächtig. Du hast Macht. Du bist nicht ohne Macht. Und es ist so wunderbar. Und das Einzige eigentlich, worauf wir achten müssen, damit wir wirklich in dieser Autorität und dieser Macht gehen können, ist, dass wir nicht aus der Liebe hinausgehen, sondern dass wir in der Liebe bleiben, dass wir in ihm bleiben, dass wir in der Liebe bleiben. Das ist wirklich wichtig. Und du weißt es selber. Also wenn du vor Gott bist, dann weißt du, ist da irgendwas? Ist da irgendwas noch in meinem Herzen gegen irgendeine Person oder gegen mich oder gegen Gott sogar? Darauf müssen wir achten. Aber wenn das geklärt ist, dann lass dich nicht verdammen von Gott oder sagen, aber da könnte ja noch was sein, deshalb hast du keine Autorität. Oder da könnte ja auch, liebst du den wirklich ganz besonders, hundertprozentig? Er sagt so, ja, ich liebe, weil ich habe die Natur der Liebe und ich habe das Herz der Liebe und ich habe ein Liebesherz und ich bin ein Liebender und ich mache gar nichts anderes, außer zu lieben den ganzen Tag. Halleluja. Und weil ich so in der Liebe bin, zu allen Menschen, auch zu unseren Politikern, Halleluja, den Menschen jedenfalls, deshalb habe ich Autorität. Ich bleibe in ihm, ich bleibe in seiner Liebe und ich habe Autorität. Oh, das ist so wunderbar. Genau, eine Sache, die wollte ich noch sagen, oder die ist mir so aufgefallen, als der Pierrot am Pfingsten hier war. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die ich selber schon manchmal erlebt habe, dass er sagt, manchmal ist nach dem Gottesdienst oder powerful Veranstaltung oder irgendwo, du hast was Starkes mit Gott erlebt, das so ist, dass dann mit Fleiß irgendeine Macht gerne kommt und sich auf dich stürzt oder dir echt was reinbrät oder den Müll auf dir ablädt. Und dann müssen wir echt einfach aufmerksam sein und sagen, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Ich komme hier aus dem stärksten Gottesdienst und jetzt kommt so ein blöder Gedanke oder Verdammnis oder was auch immer. Und dann musst du sagen, wirklich in Jesu Namen weg. Natürlich nicht zu verwechseln mit der Überführung, wenn Gott gesagt, du, zu der Person hättest du freundlicher sein können. Aber ich denke, wir kennen immer mehr den Unterschied. Wenn Gott uns überführt, dann macht er das liebevoll und dann macht es so einen Klick in deinem Herzen und du sagst, stimmt. Und wenn der Feind aber kommt und seinen Müll raus auflädt, dann, boah, ist es so, puh, boah, ich weiß überhaupt, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, boah, es ist total heftig und, boah, also wie überwältigt. Er möchte gern überwältigen, aber du lässt dich nicht überwältigen vom Feind, sondern wir lassen uns nur von einem überwältigen und das ist der Herr. Von ihm sind wir überwältigt. Von Liebe zu ihm sind wir überwältigt. Und dann kann uns schon gar nichts anderes mehr überwältigen. Also wir stellen immer sicher, boah, ich bin voll überwältigt vom Herrn. Und ich lasse nicht zu, auch dass mich irgendwas anderes überwältigt. Dass irgendein Mülleimer über mir ausgeleert wird. Genau. Halleluja, seid ihr entschieden? Kein Mülleimer. Kein Müll. Wir sind keine Mülleimer. Wir leeren unseren Mülleimer zu Hause. Aber wir sind kein Mülleimer. Oder Feind mit seinen miesen Sachen oder Vermutungen. Oder was könnte der denken über mich? Weißt du, tu es weg. Das ist sofort der Feind. Das ist also wirklich, tu es sofort weg. Sag schon erkannt, schon Licht drauf gekommen und schon erkannt. Und er kann Licht ja nicht ertragen. Also wenn Licht drauf kommt, du erkennst es, dann zack, ist er schon ab. Halleluja. Was ist noch eine wichtige Hilfe bei unserer Ausübung der Autorität? Das ist der Name, der über alle Namen ist. Halleluja. Philipper 2,8, er erniedrigte sich selbst, Jesus, und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm den Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Juhu! Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Er hat ihm den Namen verliehen, der über jedem anderen Namen ist. Und es ist der Name Jesus. Und wichtig ist, dass wir diesen Namen nicht inflationär gebrauchen, weil sonst, also einmal mag das Gott nicht, wir sollen seinen Namen nicht unnütz irgendwie gebrauchen, heißt es ja zweites Gebot. Aber wir uns selber geht der Glaube flöten, wenn wir den Namen Jesus hier und da und dann klappt irgendwas nicht, oh, in Jesu Namen oder so, oder wie auch immer. Also mich hat der Herr auch schon da überführt, wo ich das falsch, also wo ich das nicht mit dem Respekt und diesem Bewusstsein seines Namens, der über alle Namen ist und der zu verehren ist und der Power hat und der wirklich Macht hat, angewandt habe. Also das ist wichtig, wir machen keinen Krampf daraus, aber wir sagen da auch nicht bei jedem kleinen Fitz oder halt so, wie es uns so kommt, hier in Jesu Namen, da in Jesu Namen, sondern schon bewusst. Wir wenden seinen Namen bewusst an. Im Namen Jesus binde ich diesen Geist, diesen unreinen Geist, ja, der alle möglichen Spielarten ausdrücken möchte. Oder ich binde diese Zwangsgedanken und ich lasse sie nicht zu, zum Beispiel. Ich binde diese Symptome im Namen von Jesus. Halleluja. Und da weißt du, vor diesem Namen muss sich jedes Knie beugen, muss sich jedes Symptom beugen, muss sich jede Macht beugen, muss sich alles beugen. Halleluja. Das ist so wunderbar. Wir sehen die, hier, was Jesus sagte in Markus 16,17, was wir in seinem Namen tun werden. Er sagte, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen, sagt mal in meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben. Juhu! Sie werden in neuen Sprachen reden, in seinem Namen. Werden Schlangen aufheben. Ich habe neulich eine mal gestreichelt. Aufgehoben habe ich mich noch nicht gewagt, aber gestreichelt. Hat nichts gemacht. Sonst hätte ich auch gesagt, ne? Im Namen Jesus. Und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Huh, haben Missionare schon erlebt. Ja? Ihnen wurden Gift-Drinks angeboten. Und sie haben es getrunken wie Wasser. Und dann haben sich ganze Stämme bekehrt. Powerful. Also wir fürchten uns nicht. Ja, wir trinken jetzt, also kannst ja auch nur Red Bull trinken. Ist vielleicht auch ähnlich wie Gift oder so. Also auf Dauer jedenfalls. Ich meine ja, wenn du das nur noch trinkst. Ja. Also jedenfalls, wenn du was ja, trinkst, was tödlich eigentlich wäre, wird es dir nicht schaden, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen oder Kranken und sie heilen. Und es passiert alles in dem Namen von Jesus. Welche Kraft hat dieser Name? Lass es nie etwas Gewöhnliches werden. Ach, den Namen Jesus kenne ich schon lange. Lass dir nichts rauben. Da ist natürlich einer hinterher, der möchte dir gern das rauben, dass du so begeistert bist wie am Anfang. Der Name Jesus, vor ihm beugt sich alles im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und wenn wir diesen Namen anwenden und nehmen, beugt sich alles, was nicht zu uns gehört. Streit beugt sich. Ja, Uneinheit am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Es beugt sich. Halleluja. Wie gesagt, die Sache ist die, manchmal brauchst du einen längeren Atem. Aber das heißt nicht, ja, da dürfen wir uns nicht frustrieren lassen, wenn was nicht sofort geht, sondern müssen wir sagen, so, und ich bleibe dran, zum Beispiel an der Errettung meiner Familie. Boah, Shaka Baba, im Namen Jesus beugt jeder seine Knie in meiner Familie. Keiner wird unerrettet sterben. Oh, keiner. Halleluja. Da bleiben wir dran. In dem Namen Jesus. Sie werden ihre Knie beugen. Keiner wird in der Hölle sein. Wir werden alle wiedersehen. Oh, alle. Und sie werden viel besser aussehen als jetzt. Wir natürlich auch. Aber noch besser. Aber wir sehen schon ziemlich gut aus. Also, ihr seht ziemlich gut aus. Halleluja. Wir wissen, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und weil wir die Gerechtigkeit, weil wir waren Ungerechtigkeit, aber hier heißt es in 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Also wir wurden nicht nur gerecht, sondern wir wurden die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und dadurch, nur dadurch haben wir die Autorität. Weil wir wurden gerecht. Wir waren komplett ungerecht. Und jetzt sind wir vollkommen gerecht. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist vollkommen gerecht. Du bist vollkommen gerecht. Halleluja. Und wir feiern wirklich unseren Herrn, dass er uns diese Gerechtigkeit gegeben hat und dass wir deshalb Autorität haben, womit auch immer wir konfrontiert werden, hier umzugehen. Wir haben den Heiligen Geist und was immer auf uns zukommt, Gott hat es schon gewusst. Also das ist auch schon mal wichtig zu wissen, ne? Und gut zu wissen. Deshalb Gott ist nicht überrascht, wenn was auch scheinbar irgendwie so kommt. Und er hat immer, es heißt, mit der Versuchung auch den Ausweg geschaffen. Gucke ich nach. Genau. Er hat. Amen, versprochen. es gibt immer eine Lösung. Und das finde ich so gewaltig, weil wir eben nicht von den Mächten der Finsternis überwältigt werden können, letztlich, wenn wir es nicht zulassen. Und wir können sagen, Herr, hilf mir. Gerade wenn wir mal bedenken, boah, ich fühle mich ohnmächtig, boah, das scheint über mir alles zusammenzubrechen, boah, jetzt ist aber wirklich heftig, puh. Da sagt Herr, Hilfe! Hilfe! Und er hilft dir und er gibt dir neue Kraft zu widerstehen, dem Feind zu widerstehen. Und er gibt dir neue Entschiedenheit. Das Allerwichtigste in dieser ganzen Sache ist unsere Entschiedenheit. Dass wir in dieser Entschiedenheit bleiben und diese Entschiedenheit von ihm nehmen. Ja, nicht die rein menschliche Entschiedenheit, die relativ schnell zum Ende kommt, aber wir haben nicht nur eine menschliche Entschiedenheit, sondern wir haben eine göttliche Entschiedenheit. Wir sind aus Gott, wir sind neue Schöpfung. Deshalb haben wir eine göttliche Entschiedenheit. Gib dich nicht mit der menschlichen Entschiedenheit zufrieden. Genauso wie wir uns als neue Schöpfung uns mit nichts Menschlichem zufrieden geben, also rein auf diese Ressourcen zurückzugreifen, sondern wir greifen immer auf den Himmel zurück. Wir greifen auf die Ressourcen des Himmels zurück. Juhu! Und die sind unendlich, die Ressourcen. Unendlich, unendliche Kraft ist uns gegeben. Unendlich auch Autorität für jede weitere Situation. Also denk nicht, die Autorität ist irgendwann mal aufgebraucht oder so. Oh, jetzt habe ich so viel Autorität in den letzten Wochen genommen. Ist da noch was übrig, Herr? Dann schaust du wieder ins Kreuz und denkst, okay, alle Autorität. Und denkst an Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben und alle Autorität. Und das Gute ist, wir beugen unsere Knie nicht vor dem Feind, aber wir beugen unsere Knie vor ihm. Halleluja. Und das Wunderbare ist, wir haben hier eine herrliche Stelle und die steht in Jakobus 4,7. Ich werde sie finden. Und da heißt es, entweder naht euch oder unterwerft euch sogar oder unterordnet euch Gott. Ausrufezeichen. Erster Schritt. Und dann widersteht aber dem Teufel. Zweites Ausrufezeichen. Und was wird passieren? Er wird eventuell gehen. Nein, er wird fliehen von euch. Er wird fliehen. Wir unterordnen uns Gott. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir bringen eventuell Lieblosigkeit, Unvergebenheit, wo da irgendwas grummelt, bringen wir zu ihm. Wir unterwerfen uns ihm und sagen, Herr, ich unterwerfe mich dir. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich lasse es los. Ich vergebe. Ich bitte um Vergebung. Und dann widerstehe ich dem Feind. Und ich sage, nein, nicht bei mir. Du wirst mich nicht zerstören. Du wirst nicht meine Kinder zerstören. Du wirst nicht meine Familie zerstören. Du wirst nicht meine Ehe zerstören. Du wirst nicht Beziehungen, die von Gott gegeben sind, zerstören. Ja, lass nicht zu, dass... Also natürlich, manchmal muss man sich von jemandem trennen, weil der nicht mehr den Weg Gottes geht, das ist klar. Aber Beziehungen, von denen du weißt, boah, die sind echt von Gott. Lass nicht einfach zu, dass der Feind ja, das auseinanderhaut. Das ist wichtig. Und da ist wichtig, dass wir wirklich widerstehen. Es gibt ein gutes Widerstehen. Ich weiß, es ist in dieser... Welt gar nicht so, es muss alles instant gehen in unserer Welt. Das ist was, wie konträr dem, was die Welt sagt, oh, so alles easy und so weiter, was muss ich denn da widerstehen, so alles easy going und so. Und super, also wir machen das ja nicht aus irgendeinem Krampf raus, wir machen das absolut aus der Herrlichkeit des Himmels raus, aber wir sind noch auf dieser Erde und da gibt es einfach was zu widerstehen. Es ist, ja, ich fände es auch besser. Also ich fände es wirklich gut, ja. Wenn es hier schon gar keinen mehr gäbe, dem man widerstehen müsste. Aber denk mal immer, ich werde durch jedes Mal, wenn ich auch dem Feind widerstanden habe, werde ich stärker. Jede Herausforderung macht mich Jesus ähnlicher und macht mich stärker, weil ich werde nicht bitter. Und ich ziehe mich nicht zurück. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Oh, Halleluja, habe ich hier ein paar, die nicht zurückweichen. Das heißt, zum Verderben. Nein, Hebräer. Wir weichen nicht zurück, sondern das, was Gott uns gesagt hat, unsere Berufung, die ist so kostbar. Dafür ist Jesus gestorben. Da weichen wir nicht zurück. Egal, wie der Feind sich gebärdet und egal, was er alles sagt und macht und tut. Du sagst, nein, und ich gehe nicht einen Schritt zurück. Und ich weiß, Gott hat den Sieg. Und ich weiß, meine Berufung kommt durch. Sie kann nicht gestoppt werden. Sie ist so kostbar. Sie ist so wunderbar. Jeder von uns hat eine einzigartige Berufung bekommen. Und die lassen wir uns nicht nehmen. Sag mal, die lasse ich mir nicht nehmen. In alle Ewigkeit nicht. Weil ich möchte mit Gold, Silber und Edelstein oben ankommen. Du auch? Also, vielleicht, keine Ahnung, wie viel Heu noch dabei ist, aber ich hoffe immer weniger. Nur ein kleines Feuer bitte, wo das Holz, Heu und Stroh verbrennt. Halleluja. Nein, wir kommen mit Gold, Silber und Edelstein. Und wir nehmen diese Autorität, und das ist so gut, weil wir nehmen sie für unser eigenes Leben wahr und auch für das Leben der Menschen, die uns anvertraut sind oder Familienangehörige, ja, die um uns herum sind für unser Land. Und ich möchte am Ende dieser Stunde gerne noch eine kleine Aktivierung machen. Und zwar möchte ich, dass wir uns zu zweit zusammentun und dass wir in einem Punkt, wo es zu widerstehen gibt in deinem Leben oder im Leben deiner Familie oder was gerade bei dir ist, einfach, dass du dich mit einer Person zusammentust und widersteht zusammen dem Feind und er wird fliehen. Ihr naht euch Gott, ihr widersteht dem Feind und er wird fliehen. Okay? Also zu zweit, vielleicht vorne nach hinten. Dreht euch mal nach hinten. Genau, von vorne dahin. Und ihr am Livestream, wenn ihr zu zweit seid, nehmt eure Position ein. Wenn ihr alleine seid, ruft jemand an oder dann macht es zusammen mit uns und widersteht zusammen mit uns dem Feind. Genau, tauscht euch kurz aus, keine Lebensgeschichte jetzt erzählen, sondern einen kurzen Punkt, wo es zu widerstehen gilt, wo es dem Feind zu widerstehen gilt, gemeinsam. Und es gilt, einer schlägt 1000, und 2 10.000. Halleluja. Und der Feind wird fliehen. Halleluja. Genau, und dann fängt die erste Person an, mit übereinzustimmen. Ihr stimmt überein, wenn zwei übereinkommen, irgendeine Sache zu bitten von meinem Vater, der in den Himmeln ist, dann wird sie ihnen werden. Also ihr stimmt überein über die Sache, über die es zu widerstehen gilt. Und dann spricht der eine für die andere Person und dann wechseln wir die Seiten. Okay? Und Freisetzung passiert. Auch ihr im Livestream. Halleluja. Und dann wechselt doch mal die Seiten. Also ihr nehmt es im Glauben im Empfang und dann wechselt die Seiten und betet die andere Person für dich. Shakababa sola barashabasito. Halleluja. Shakabarashabasito. Shikabarashabasito. Habt ihr gut widerstanden zusammen? Halleluja. Und der Feind ist geflohen. Halleluja. Das nehmen wir also nichts, von nichts anderem gehen wir aus, sondern wir haben uns Gott unterworfen. Wir haben dem Feind widerstanden füreinander. Und der Feind ist geflohen. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt ihm einen mächtigen Applaus. Danke, Herr. Wir lieben dich. Danke, dass du die Autorität für uns erkauft hast, ja zurückerobert hast. Und dass wir jetzt als deine Söhne, Töchter, als deine Freunde diese Autorität haben und in dieser Autorität gehen und dass wir uns nichts mehr gefallen lassen müssen vom Feind, sondern dass wir ihm widerstehen und er flieht von uns. Herr, wir preisen dich, dass wir hier ganz viele Zeugnisse hören werden. Halleluja. Von Wundern, von Durchbrüchen, die passiert sind, wo der Feind geflohen ist. Halleluja. Amen und Amen. Danke, Herr. Um 9 Uhr machen wir weiter. Zweite Stunde. Zur Info, die Bibelstelle war 1. Korinther 10, Vers 13. Ich habe es gerade nachgeguckt.